dir schöne Stunde, Tage nun voraus. Vater Himmel, danke dir und bitte dir, lass mich nicht vergessen, von wo ich komme. Vater im Himmel, lass uns nicht vergessen, dass alle Wesen eine Familie sind, die Sichtbare wie die Unsichtbare, die Dichte wie die Lichte, die Dunkle wie die Helle, die Unde und die Obe. Vater, lass uns das nicht vergessen. Papa im Himmel, Papa Himmel, ich danke dir für die Schöpfung. Papa Himmel, ich danke dir für alles, was ich. Mm-hmm. Mm-hmm.